Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 153 mit The Cadillacs, Sonny Forrest, The T-Moons, The Rolling Stones, Lord Litter, Junior Walker and the All-Stars, Mandrill, Thomas Bouhet, Howard Levy, Georg Dubowski, Guy Van Duser, Glenn Miller, Todd Rhodes, Charlie Rich, Alan Toussaint und Ray Smith. Have a little guy you better see almost every day. Shouldn't be allowed to come and take my baby away. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up. Come on, baby, don't break up with me. Well, I saw you walking to the hammer just the other night, and I almost flipped when I saw you squeezing tight. Baby, why don't you wake up? All I gotta do is make up. Oh, baby, don't break up with me. You remember all the things we used to do before he came along and looked at you? Do you remember when you said you loved me so? Oh, baby, now please don't go. Well, I don't know exactly just what I'm gonna do, because if you like him, then I know that he likes you. Baby, why don't you wake up? All I gotta do is make up. Come on, baby, don't break up with me. Yeah. Well, I don't know exactly just what I'm gonna do, because if you like him, I know that he likes you. Baby, why don't you wake up? All I gotta do is make up. Oh, baby, don't break up with me. Oh, baby, don't break up with me. Well, come on, baby, don't break up with me. Shotgun, I have got to hunt you down. Hey. Sun Records in Memphis, Tennessee war und ist berühmt wegen Musiker wie Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und Charlie Rich, von dem Breakup ursprünglich stammte. Ray Smith stand eindeutig in der zweiten Reihe bei Sun Records und nicht nur dort. Dennoch brachte er einige gute Singles auf den Markt und auch bei Breakup von Charlie Rich blamierte er sich nicht und machte ein gutes Cover davon. Die Cadillacs waren eine mehr als kompetente Doo-Wop-Gesangsgruppe, die zum Teil sogar durch eine von Jazz-Drummer Ozzie Johnson zusammengestellte Band instrumental unterstützt wurden. Könnte sein, dass das auch bei Please Mr. Johnson von 1959 der Fall war. Genau weiß ich das allerdings nicht. In den 60er Jahren stieg der Leadsänger Earl Carroll bei den Coasters als zweiter Tenor ein. Und der dritte im Bunde, Sonny Forrest, war ebenfalls mal Mitglied bei den Coasters, allerdings als Gitarrist und Nachfolger von Al Jacobs. Auf Don't Mess With My Woman versuchte er sich mal als Sänger im Jimmy Reed-Stil. Der vierte im Bunde oder die vierten im Bunde waren dann die Studioband The T-Bones mit Holding Henry. Es folgt 2000 Light Years From Home von den Rolling Stones, eine sehr experimentelle und sperrige Nummer von einem noch sperrigeren Album namens The Satanic Majesty Request. Die Stones setzten den damals neu auf den Markt gekommenen Moog Synthesizer ein. Ja, verscherbelten das Ding dann aber später für einen Bruchteil des Preises an Edgar Fröse, den Tangerine Dream Begründer, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Auf die Stones folgt dann Lord Litter aus Berlin. Eigentlich war der sehr experimentell ausgerichtet und immer etwas sperrig, aber hier gab er uns den Jumping Jack Lord gewissermaßen. Rock On klingt schon sehr nach den Stones und der Gitarrenriff ist nicht allzu weit vom Jumping Jack Flash entfernt. Rock On stammt aus den frühen 90er Jahren. Thank you. Zeit für Soulmusik aus den Jahren 1973 bzw. 1972. Zuerst Junior Walker and the All Stars, Country Boy vom Motown-Label aus Detroit. Danach die Band Mandrill und die stammte aus Brooklyn, New York City. Ich habe mich mal für den Titel Fence Walk entschieden. Not for real. In Framats musikalisches Fundbüro konnte ich schon die unterschiedlichsten, zum Teil exotischen Instrumente präsentieren, unter anderem auch etliche Flöten, aber ein doch eigentlich in Deutschland sehr naheliegendes und oft gespieltes Instrument erfährt erst mit dieser Sendung die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Die Rede ist von der Blockflöte. In den 50er Jahren arrangierte der in der DDR tätige Jazzgitarrist Thomas Bohe den Blockflöten-Bounce auf die Blockflöte, die in Englisch übrigens als Recorder bezeichnet wird, was mich immer wieder verwirrte, folgt ein ebenfalls sehr deutsches Instrument, die diatonische Mundharmonika. 2009 spielte Howard Leeby Aha ein und blies nicht nur in die Mundi, sondern glänzte außerdem noch auf dem Piano. Beides wurde im Studio aber nacheinander eingespielt. Thank you. Es folgen nun zwei Versionen des von Jerry Gray komponierten Big Band- und Jazz-Standards String of Pearls. Zuerst eine Gitarrenversion vom Gitarristen Guy Van Duser, danach das Original von Glenn Miller aus dem Jahr 1941, unter anderem mit dem späteren Arrangeur Billy May im Trompetensatz und Bobby Hackett als Solist auf dem Kornett. Thank you. Pianist Todd Rhodes lebte von 1900 bis 1965, begann seine musikalische Laufbahn in den 1920er im Jazz und wechselte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Rhythm and Blues. Unter anderem wählte der bekannte Rock'n'Roll DJ Alan Freed Blues for the Red Boy zur Titelmelodie seiner Moondog Radio Show aus. Diese Nummer hören wir jetzt aber nicht, stattdessen Rocket 69, das im selben Jahr wie Rocket 88 von Jackie Branston erschien und 2015, man höre und staune, im Videogame Fallout 4 verwendet wurde, was es nicht alles gibt. Sängerin war übrigens Connie Allen, deren Position als Bandsängerin ein paar Jahre später von Laverne Baker übernommen wurde. Rocket 88 von Jackie Branston wird gerne als erster Rock'n'Roll-Song verortet. Rocket 69 ist auch nicht so weit vom Rock'n'Roll entfernt. Wir begeben uns nochmals nach Memphis, Tennessee in die Sun Studios. Ray Smith eröffnete diese Sendung mit einem Titel von Charlie Rich, Break Up. Jetzt präsentiere ich eben diesen gleich mit zwei Aufnahmen aus den Sun Studios. There's Another Place I Can Go von 1961 und vom Jahr davor unter dem Pseudonym Bobby Sheridan veröffentlicht, Redman. Das ging so ein ganz klein wenig in die Richtung der Alan Toussaint-Aufnahmen aus New Orleans aus den 50ern, wie zum Beispiel hier mit Happy Times. Das war Framarts Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Can't go down to the river where we meet. If I went there, I'm sure my tears would flow. The crazy little drive-in where we used to eat. Uh-huh. There's another place that I can't go. town keeps getting smaller day by day. I can't escape the love we used to know. The honky-tonk where we danced the night away. There's another place that I can't go. I say, oh my, how do I ease this pain? Ooh, gone, but the memories still remain. Well, I can't remember how we used to kiss, the way you said you'd always love me so, and how your loving arms would open wide to me. There's another place that I can't go. Ooh, my, how do I ease this pain? But the memories still remain. Well, I still remember how we used to kiss, the way you said you'd always love me so. Yeah, and how your loving arms would open wide to me. There's another place that I can't go. There's another place that I can't go. There's another place that I can't go. Thank you.